bisher bei der Jagd. Wenn die AfD untergeht, dann geht Deutschland mit. Dann ist dieser Wahlvorschlag abgelehnt. Weil wir in einem Unrechtsstaat leben und die einzige Systemopposition sind. Dieses Land wird von Idioten regiert. Rechtsradikale in diesem Parlament sind nicht nur ein Problem. Rechtsradikale in diesem Parlament sind unappetitlich. SPD, du Opfer. Dich fressen wir als Nächstes. Es ist Herbst 2018. Ein grauhaariger Mann, er ist Jurist und Politiker, verschickt ein Dokument. Es sind seine Notizen. Unbedingt notwendig ist es, folgende Äußerungen und Verhaltensweisen zu unterlassen. Pauschale Diffamierungen oder Herabwürdigungen von Ausländern, Immigranten, Flüchtlingen, Muslimen. Roland Hartwig ist Bundestagsabgeordneter der AfD. Er soll für die Partei ein Riesenproblem lösen. Eines, das ihre Existenz gefährdet. Keine Beschimpfungen von Politikern gegnerischer Parteien, von Regierungsmitgliedern oder auch von Journalisten. Zurückhaltung bei Verbalattacken auf diese Personen. Keine Herabwürdigung des Gegners. Die Notizen in dem Dokument sind eine Zusammenfassung von einem Gutachten, das er von einem renommierten Staatsrechtler bekommen hat, von Dietrich Moorswiek. Hartwig soll Wege finden, wie die AfD verhindern kann, dass der Verfassungsschutz sie abhört oder eigene Spione, V-Leute einschleust. Und die AfD-Spitze, die hatte deshalb eine Idee. Ein bezahltes Gutachten bei Experte Moorswiek. Es darf nie der Eindruck erweckt werden, als bezeichne man alle Immigranten als kriminell, sozialschädlich oder ähnliches. Das sind Roland Hartwigs Notizen. So hat er das Gutachten zusammengefasst. Handlungsempfehlungen setzt er als Überschrift drüber und verschickt sie an den AfD-Vorstand. Pauschale Negativurteile über die Altparteien, über die politische Klasse oder über die Medien, in Klammern Lügenpresse, sollten vermieden werden. Als wir, also mein Kollege Sebastian und ich, das alles gelesen haben, da war uns total klar, das Ding hier, das geht jetzt so richtig ans Eingemachte der Partei, an den Markenkern. Und deshalb war uns auch klar, von nun an sind wir nicht die Einzigen, die sich für die Innenansichten der AfD interessieren. Das ist Die Jagd, ein Podcast von WDR Investigativ und NDR Recherche. Ich bin Katja Riedl und zusammen mit Sebastian Pittelko und Christian Basel zeigen wir euch die Innenansichten der ersten AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. In einer vertraulichen Chatgruppe tauschen sich die Abgeordneten aus, lästern über die anderen Parteien, vergreifen sich dabei auch mal im Ton. Das hier ist Folge 3. Hetzen verboten. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die AfD könnte durch ein eigenes Rechtsgutachten vor Probleme gestellt werden. Es sind Begriffe aus dem politischen Vokabular der AfD, die für die Partei zum Problem werden könnten. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. Unser Beitrag in der Tagesschau am 2. November 2018. Ja, so kennen wir die AfD bisher. Verbal draufhauen als Erfolgsstrategie. Ja, und jetzt sollen sie genau das Gegenteil. Verbal abrüsten. Kann das denn funktionieren? Die Moorswiek-Bombe schlägt auch in der Quasselgruppe ein. So nennen die AfD-Bundestagsabgeordneten ihre interne Chatgruppe, in der sie sich untereinander austauschen. Hier sind 76 Bundestagsabgeordnete der AfD-Fraktion versammelt, allerdings ohne ihre Chefs. Die Fraktionsvorsitzenden Gauland und Weidel, die finden wir nämlich nicht in der Gruppe. Der Abgeordnete Uwe Witt postet einen Link. Er führt zu einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung, der Text steht schon online. Überschrift: Eigenes Gutachten bringt AfD in Bedrängnis. Sebastian und ich haben ihn damals zusammen mit einem Kollegen geschrieben. Ich möchte mal den Tag erleben, wo ich vor der Zeitung irgendetwas weiß. Wenn man diesem Bericht Glauben schenken darf, sollten wir vielleicht überlegen, direkt zu den Altparteien zu wechseln. Ich kotze. Warum bleibt sowas nicht intern? Warum erfahren wir nicht davon? AfD und intern. Das nächste Mal schlage ich vor, damit gleich an die Öffentlichkeit zu gehen. Dann können sich unsere innerparteilichen und außerparteilichen Gegner wenigstens nicht ihrer Leaks rühmen. Einen bringt das Ganze so richtig auf die Palme. Peter Böhringer, der mächtige Haushaltsausschussvorsitzende, der selbsterklärte Islamkritiker. Ein Freund, sagen wir mal, deftiger Worte. Böhringer wettert im Chat, wenn man sich an Murswigs Empfehlungen halten würde, dann wäre das ja eine Kastrierung unserer öffentlichen Statements. Jeder pauschaliert und diskriminiert jeden Tag. Es ist völlig absurd, hieraus eine Verfehlung oder gar Kriminalisierung und damit eine legitime VS-Beobachtung abzuleiten. Böhringer sieht das so. Die AfD könnte, wenn Murswigs Empfehlungen umgesetzt würden, geradezu nichts mehr anprangern, was in Deutschland schieflaufe, sagt er. Es gibt Fakten, deren kritische Beschreibung in Worten nicht mehr möglich sein wird, ohne vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Nicht mal dann, wenn die Worte offenkundig wahr sind oder wenn es Übersetzungen aus UN-Papieren sind. Replacement Migration. Oder übersetzt eben Umvolkung. So stimmt das aber nicht. Während es sich bei dem Begriff Replacement Migration jedoch um legale Zuwanderung handelt, macht Böhringer etwas anderes draus. Das Wort Umvolkung, also die Idee eines gezielten Bevölkerungsaustauschs, das ist ein klar rechtsextremer Begriff. Und wer solche Begriffe verwendet, verstößt gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und überschreitet die Grenze zwischen rechtsradikal und rechtsextrem. Doch keiner seiner Kolleginnen und Kollegen stößt sich daran. Was Böhringer hier übersieht, auch Meinungsfreiheit hat Grenzen in der Verfassung und auf diese Grenzen weist Murswig in seinem Gutachten hin. Viele in der Chatgruppe pflichten Böhringer jedoch bei. Unfassbar! Aber auch bereits die Bestellung eines solchen Gutachtens hat suizidalen Charakter. Ich schufte jetzt seit 6 Jahren für die AfD und da kommen dann so Volldeppen und illoyale Durchstecher und gefährden meinen Arbeitseinsatz und anderer. Falls es schon hier erwähnt wurde, entschuldige ich mich vorab, aber ich würde sehr gern das Gutachten mal lesen. Bei welcher Stelle kann ich das beantragen? 2 Euro am Kiosk. Ups. Der Auftrag für das Gutachten kam vom Bundesvorstand. Die meisten Fraktionsmitglieder wussten gar nichts davon. Zusammen mit dem dringenden Rat, sich zu zügeln, ist jetzt in der Chatgruppe richtig Misstrauen gesät. Spontan sind sie alle auf Zinne. Dabei regt sich keiner über die radikale Sprache an sich auf, nur darüber, dass sie nicht mehr verwendet werden darf. Was sie richtig wütend macht, dass es offenbar einen Maulwurf gibt, der vertrauliche Papiere an die feindliche Presse gibt. Das Durchstechen geschieht seit einem Jahr. Man scheint sich sehr sicher zu sein, dass der Illoyale nicht auffliegt. Oder ist es jedes Mal ein anderer? Fragen über Fragen, Frust über Frust. Sicher ist, die AfD wird die Frage, wie radikal sie sein darf, um dem Geheimdienst zu entgehen, nicht mehr los. Sie schneidet tief in den politischen Alltag ein, weil ja auch der Grund, warum die AfD überhaupt darüber diskutieren muss, bleibt. Über Fraktion und Partei schwebt längst eine dicke schwarze Wolke, aus der es auch ab und zu schon ein bisschen tropft. Die mögliche Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Das schürt bei einigen die Angst, dass der Staat jetzt ganz legal in ihr Innerstes reinhorchen darf. Die Fraktion und die ganze AfD fragt sich also, wie radikal darf die AfD denn sein, um dem Verfassungsschutz zu entgehen? Wenn ich an die Monate damals so zurückdenke, dann haben wir immer mehr von Streitigkeiten gehört. Die Debatte hat die Fraktion weiter gespalten in 2 Lager. Da sind die, die sich ihre radikalen Äußerungen nicht verbieten lassen wollen. Ja, und dann sind da die anderen, die Murswig in Teilen recht geben. Wer konstruktiv sein will, eine echte Oppositionspartei im Parlament, der gehört eher zu dieser Gruppe. Immer mehr deckt sich das dann auch mit den beiden großen Lagern in der Partei, mit dem rechtsextremen Flügel auf der einen Seite und mit den sogenannten Gemäßigten auf der anderen. Ja, fangen wir mal mit dem Flügel an. Für den begeistert sich so Pi mal Daumen das radikale Drittel der Partei. Die Hardcore-Patrioten. Besonders stark ist der Flügel im Osten. Der Flügel verherrlicht Deutschland als Nation, wünscht sich Kaiserzeiten oder noch Schlimmeres zurück. Hetzt besonders heftig gegen Migranten und kennt in seinem Rechtsaußenfanatismus oft keinerlei Grenzen. Und dann gibt es die sogenannten Gemäßigten oder Gemäßigteren. Die stehen zwar etwas näher an der Mitte als ihre Flügelkollegen, aber immer noch viel weiter rechts als alle anderen Parteien. Bei diesem Rendezvous wird kein Süßholz geraspelt, sondern Tacheles geredet. Herzlich willkommen zu unserem Politiker-Speed-Dating. Mein Name ist Dennis Fritze. Für mich ist das hier eine außergewöhnliche Situation. Ohne dass ich Sie in irgendeiner Weise kenne, tue ich mich äußerst schwer, mit einer Vertreterin Ihrer Partei in den politischen Diskurs zu gehen. Dafür bin ich da. Dafür ist sie also da. Die Politikerin, die sich hier im Sender Phoenix den Fragen eines Wählers stellt, hat halblange dunkle Haare, einen auffällig geraden Pony und gehört zu dem gemäßigteren Lager der AfD. Ihr Name? Joanna Kotta, digitalpolitische Sprecherin der Partei im Bundestag. Soweit ich gelesen habe, sind Sie selber rumänischer Herkunft. Inwiefern sind Sie sozusagen ein Trojaner Ihrer Partei? Tatsächlich ist Kotta als Kind vor der Diktatur in Rumänien geflüchtet. In den 90er Jahren hat sie in Baden-Württemberg studiert und sich mal bei der CDU politisch engagiert. Nach längerer Politikpause ist sie schon 2013, kurz nach der Parteigründung, in die AfD eingetreten. Wir haben viele Menschen mit Migrationshintergrund in der AfD. Uns geht es vor allen Dingen darum, dass wir gesagt haben, 2015 die unkontrollierte Massenzuwanderung, dass wir nicht wissen, wer in unser Land kommt und was das hier in Deutschland, was das damit macht mit unserem Land. Zeichnen Sie mir bitte eine staatstragende, vernünftige Alternative zu dem damaligen Vorgehen der Regierung auf. Was zu kurz gekommen ist in der Vergangenheit, ist tatsächlich heimatnahe Hilfe. Wir können mit dem Geld, das wir hier ausgeben, sehr viel mehr da unten ausrichten und den Menschen vor Ort helfen und heimatnah helfen. Klingt sehr ausgewogen, aber das widerspiegelt einfach nicht das, was Ihre Partei in den öffentlichen Raum schmeißt. Und da klingt das überhaupt nicht so ausgewogen wie Sie. Nun ist das aber auch nicht Ihre Verantwortung. Vielleicht lassen wir das soweit stehen. Joanna Kotta lächelt. Diesen Wähler hat sie zumindest irritiert. Er hatte offenbar Radikaleres erwartet. Und Kotta kommt rüber als die Stimme der Vernunft, als eine Art Anti-Höcke, Anti-Gauland oder Anti-Weidel. Wir können uns entweder klug verhalten und alles daran setzen, die Partei zu erhalten und unser Land zu retten, oder wir klopfen uns gegenseitig weiter auf die Schulter, wenn wir zweideutige Äußerungen machen. Provozieren, bis der Arzt kommt und das Dritte Reich nicht endlich als Thema ausklammern können. Auch das ist Joanna Kotta, nicht öffentlich, sondern in der Quasselgruppe. Ist einigen unser Land tatsächlich so wenig wert, dass sie lieber die Zukunft der AfD riskieren und damit die letzte Chance für Deutschland, nur weil sie sich in der Sprache nicht mäßigen wollen? Kotta zeigt auch hier ganz klar, wo sie steht. Bei denen, die sich und die ganze Partei mäßigen wollen. Im Parlament will sie inhaltlich was erreichen und nicht nur rechtspopulistisch draufhauen. Wie Uwe Witt sieht sie sich als Fachpolitikerin und ihr Gebiet ist die Digitalpolitik. Insgesamt hat Kotta eine Mission. Sie will einmal konstruktiver sein, als einfach nur Nein zu sagen. Ja, eigentlich sollte das doch ganz normal sein, wenn man Bundestagsabgeordnete ist. Ist es aber nicht. Zumindest nicht bei der AfD. Man muss jetzt nicht viel Fantasie haben, um sich auszumalen, dass sich Joanna Kotta mit allem, was sie so sagt, im rechtsextremen Flügel keine Freunde macht. Und dass der Flügel sie so gern hat wie Bauchweh. Frau Kotta, sehen Sie sich selbst als Ausländerin? Und meinen Sie, Sie müssten Ausländerfeindlichkeit wahrscheinlich auch Antisemitismus, Rassismus und Islamophobie in der AfD bekämpfen? Klingt freundlich, soll aber provozieren. Kotta wehrt sich im Chat. Hier wird sie häufiger angegriffen. Besonders von einem, von Hans-Jörg Müller. Das ist der mit der Russland-Connection aus Folge 1. Müller fühlt sich nämlich häufig unverstanden und halt ganz besonders oft von Kotta. Liebe Kollegen, es wäre nett, wenn ihr euch erst einmal mit meinen Argumenten auseinandersetzen würdet, bevor ihr reflexartig über mich herfallt. Dankeschön. Wenn es denn Argumente wären. Wenn Müller wie hier stolz seine Ideen präsentieren will, dann fährt ihm Kotta genervt in die Parade und er kontert. Dafür müsste man ein gewisses Verständnis mitbringen, das über die Feng Shui-Beratung hinausgeht. Kotta hat 2009 ja tatsächlich als Feng Shui-Beraterin gearbeitet und auch chinesische Horoskope erstellt. Doch sie nimmt Müllers Attacke gelassen, sendet ein Lachsmiley. HJM gibt nicht auf, postet noch mehr Sachen aus Kotas Vergangenheit, offenbar auch alte Fotos von ihr. Daraufhin platzt wiederum Uwe Witt der Kragen. Das ist der mit den vielen Nachrichten und auch dieses Mal mischt er mit. Ja, sei froh, dass ich jetzt nicht da bin. Lösch diesen Scheiß, das hat hier nichts zu suchen. Hört doch mal auf, diesen Streit von außen hier in die Fraktion zu tragen. Das ist echt zum Erbrechen. Jetzt könnte man ja sagen, das ist ein Streit, wie er eben mal passiert, wenn mehr als 70 Politikerinnen und Politiker in einer Chatgruppe sind. Aber dieser Streit von außen, den Witt hier anspricht, damit meint er den Lagerstreit der Partei. Den zwischen Flügel und den Gemäßigten. Und den würde er am liebsten aus der Fraktion und der Chatgruppe raushalten. Ja, doch auch die Fraktion im Bundestag ist eben ein Abbild der Partei und so tobt der Streit auch in der Gruppe. Zum Beispiel eben zwischen HJM und KOTA. Unterirdisch! Niveau-Limbo der besonderen Art. Ich habe den Verdacht, dass einige unter uns sind, die ihre Beziehungsecke nicht aufgeräumt haben. Und auch KOTA reicht es jetzt. Meine Güte, Hans-Jörg, glaubst du, damit triffst du mich? Von chinesischen Meistern lernen ist eine Herausforderung. Hast du noch mehr aus meinem Lebenslauf zu bieten? Als Studentin habe ich mal im Kaufhaus gejobbt und als Sekretärin bei Emirates. Auch so Jobs unter Bundestagsniveau, gell? Guter Mann, um mir das Wasser zu reichen, müsstest du Kellner werden. Das hier sagt sie uns im Interview, als wir sie im Mai 2022 im Bundestag treffen. Stehe ich auch heute nach wie vor dahinter. Ein Herr Hans-Jörg Müller kann mir das Wasser nicht reichen. In der Rückschau muss ich sagen, ich habe natürlich selbst das respektvolle Niveau verlassen durch meine respektlose Äußerung. Und dann muss ich auch mit den Reaktionen zurechtkommen. Johanna, tut mir leid, habe ich über die Stränge geschlagen. Ne? Heute tut es Hans-Jörg Müller also leid, sagt er uns im Interview. Die Chats mit KOTA zeigen, wie die Gemäßigteren von den Radikaleren in der AfD angegangen werden. Es ist auch der Kampf um die Hoheit in der Partei. Doch auch die Gemäßigteren protestieren, wenn es mal wieder schlecht läuft. Und so richtig empört sind sie nach einem Vorfall in Bayern. Genauer gesagt in Greding, ein paar Monate schon vor der KOTA-Geschichte. Es ist der 5. Mai 2019 und etwa 15 Personen stehen hier in einer Halle auf einer Bühne. Der Flügel trifft sich. Auch ein ehemaliger Geschichtslehrer ist dabei, groß gewachsen und für viele hier ein Held. Björn Höcke, Thüringer Landeschef, Lieblingsmaskottchen des rechtsextremen Flügels. Das Treffen, auf dem wir hier sind, ist fast rum. Da drängen sich alle Flügelpromis auf die Bühne, dicht an dicht. So sieht man es auf YouTube-Videos von einem Account, der sich BlauTV nennt. Hans-Jörg Müller ist auch mittendrin. Gleich rechts neben Höcke steht er in Reihe 1. Man hört, wie über Lautsprecher hier jetzt die erste Strophe des Deutschlandliedes eingespielt wird. Die ist nicht verboten, wie viele denken, wird aber heute eindeutig mit dem Nationalsozialismus assoziiert und deshalb nicht mehr gesungen. Deutschland hat da im Text Grenzen, wie sie bis 1945 die Nazis besungen haben. Höcke und Hans-Jörg Müller sehen auf dem Video erst wirklich total überrascht aus. Höcke hält sich zurück, spricht mit seinen Nachbarn und singt dann später erst in der zweiten Strophe mit. Anders Hans-Jörg Müller. Der legt direkt los und stimmt mit ein in die erste Strophe. Im Internet haben wir gleich mehrere Videos gefunden von der Singeinlage in Greding, wie Hans-Jörg Müller den Vorfall in der Chatgruppe später verharmlost. Ja, und es dauert ja auch nicht lang, bis das, was in Greding passiert ist, auch in der Quasselgruppe im Bundestag landet. Warum macht man das? Warum singt man mitten im EU-Wahlkampf die erste Strophe des Deutschlandliedes? Um maximal zu provozieren? Wer ist denn bitte in die Partei eingetreten, um die erste Strophe zu singen oder vom tausendjährigen Reich zu träumen? Ich jedenfalls nicht. Hier distanzieren sich jetzt die Gemäßigteren klar vom Flügel. In der Quasselgruppe sind viele richtig entsetzt, dass Hans-Jörg Müller da mitgesungen hat. Er soll sich und den Eklat erklären. Und er ist ja offenbar der Einzige aus dem Bundestag, der in Greding auf der Bühne mitgesungen hat. Ich kann es nicht erklären, weil wir überrascht wurden und selber irritiert waren, wie man auf dem Video sehen kann. Entweder war das ein Fehler oder eine Provokation. Im Interview erzählt er mir dann später: Ich stand auf der Bühne. Entscheidungssituation, wenn ich jetzt mitsinge, bin ich wieder in der rechten Ecke. Wenn ich jetzt nicht mitsinge, schiebt man mich nicht in die rechte Ecke. Irgendein zielgerichteter Volldepp hat da diesen Stick reingesteckt mit der ersten Strophe. Ja? Aber dann heißt es wieder, ach, der Müller ist ein Weichei wie alle anderen. Reißt immer die Klappe auf, man soll dann genau Gesicht zeigen, wenn der Wind ins Gesicht bläst. Jetzt bläst er mal hier ins Gesicht, jetzt hat er auch nicht mitgesungen, das Weichei. Das war meine Entscheidungssituation. Ich habe mich dann also dafür entschieden, mich lieber in die rechte Ecke schieben zu lassen, als Weichei bezeichnet zu werden. Ja, aber nicht alle in der Chatgruppe haben mit dem Vorfall wirklich ein großes Problem. Einige nehmen HJM sogar in Schutz. Die Gesangseinlage helfe nicht im Wahlkampf, sei... Aber auch nicht die hier skizzierte Katastrophe. Singen, das können wir nach außen als Folklore verkaufen. Nach innen verhindern, dass sich das wiederholt. Die Art und Weise, wie hier über unser Vaterland und unsere Nationalhymne geredet wird, da dreht sich mir der Magen um. Also bitte, sprecht mich zu dem Unsinn gar nicht erst an. Ich habe damit nichts zu tun. Wir sind eine bürgerlich-konservative, freiheitlich-patriotische und natürlich Partei mit nationalen Interessen. Germany first! Vor allen Dingen muss man die Inhalte der ersten Strophe differenzieren. Deutschland als Nationalstaat zu lieben, ist keine Schande. Ob man unbedingt darauf hinweisen muss, dass die ehemalige Reichsgrenze von der Maas bis an die Memel ging, finde ich taktisch auch mehr als unklug. Taktisch unklug oder radikales Gedankengut? Auf unsere Frage wird Witt uns später schriftlich antworten, dass er es nur okay finden würde, die erste Strophe zu singen, wenn einige problematische Inhalte gestrichen würden. 2019, das ist für die AfD überhaupt das Jahr der großen Weichenstellung und der Grundsatzfragen. Im Januar wird die Partei ein Prüffall auf Rechtsextremismus. Die bekommt also eine heftige gelbe Karte. Beim Flügel greift der Verfassungsschutz schon zu noch stärkeren Geschützen. Der wird ein sogenannter Verdachtsfall. In diesem Teil der Partei darf der Inlandsgeheimdienst dann schon genauer hinschauen. Beispielsweise V-Leute einschleusen und den Flügel von innen heraus ausleuchten. Die Partei bangt, dass die Beobachtung der gesamten Partei näher kommt. Ja, aber an Murswigs Empfehlungen halten sich die meisten trotzdem nicht. Insgesamt ist es weltweit ein Jahr, in dem viel passiert. In Österreich bringt die Ibiza-Affäre der FPÖ eine Regierung zum Rücktritt. Und in der AfD, da gibt es eine Spendenaffäre, die inzwischen auch bei Fraktionschefin Weidel angekommen ist. All das wissen wir. All das haben wir und unsere Kollegen nämlich selbst recherchiert. Und dennoch testet die AfD weiterhin, wie weit sie gehen kann. Wie die Überwachung durch den Geheimdienst verhindert werden kann, ist innerhalb der AfD durchaus umstritten. Das hier ist jetzt keine normale Fernsehsendung, das hier ist Kompakt TV, der YouTube-Ableger des extrem rechten Verlags, der inzwischen selbst beobachtet wird. Viele in der AfD, die würden hier niemals auftreten, aus Überzeugung oder zumindest aus Angst vor Parteiärger. Zugeschaltet ist mir jetzt der Bundestagsabgeordnete Hans-Jörg Müller. Hans-Jörg Müller jedoch, der nutzt Kompakt TV als Bühne, zum Beispiel für eine Pressekonferenz, die ihm extrem wichtig ist. Kurz bevor die beginnt, schickt der Sebastian und mir damals noch eine Nachricht, ob wir uns auch zuschalten. Voll skurrile Situation. Er steht in dem Video in seinem Bundestagsbüro vor seiner Handykamera. Müller sendet von dort aus seit einiger Zeit immer wieder Videobotschaften. Sein Fokus verschiebt sich damals offenbar von Bundestag auf YouTube und Facebook. Außerdem gibt er andauernd Interviews in sogenannten alternativen Medien und auch im russischen Staatsfernsehen. In seinem Büro im Bundestag sieht es aus wie bei einem Influencer zu Hause. Stativ, Ringlicht, um sich besser in Szene setzen zu können. Das kombiniert er dann mit konservativem Look, Trachtenjanker und Hirschhornknöpfen. Jetzt sollen alle Follower hören, was er sich in Sachen Verfassungsschutz ausgedacht hat. Wie soll diese Aktivstrategie denn konkret aussehen? Die unterscheidet sich schlichtweg darin, dass wir sagen, das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesverfassungsschutzämter, die dürfen nur noch dann gegen eine politische Partei überhaupt ermitteln, überhaupt unter Beobachtung erst stellen, auf dem ganz klar definierten Begriff der Gewaltbereitschaft. Weil dann ist es endlich mal klar definiert, dann gibt es keine unbestimmten Begriffe mehr. Und wir wissen alle, es gibt keine friedlichere Partei als die Alternative für Deutschland. Ja, na klar. Die AfD will also nur bellen, beißt aber nicht. Das heißt, nur noch eine Partei, die zum gewaltsamen Umsturz aufruft, nur noch gegen die darf das Bundesamt für Verfassungsschutz ermitteln. Das heißt also, während die Parteispitze mit dem Murswig-Gutachten in der Hand überlegt, wie sich die AfD ändern kann, um dem Geheimdienst weniger Beobachtungsgründe zu liefern, will Müller den Dienst im Grunde abschaffen. Damit wäre seine Funktion als eine Art Frühwarnsystem, um die Demokratie zu schützen, mehr oder weniger ausgehebelt. Das ist in etwa so, als ob der Krankenwagen erst kommen soll, wenn der Patient nicht mehr atmet. Wir haben mit Hans-Jörg Müller im Interview auch über dieses Thema gesprochen. Wir wollten wissen, hat er da denn mit seiner Fraktion endgültig gebrochen? Nein, da habe ich nicht gebrochen, sondern ich habe mich eigentlich nur gefragt, wollt ihr gewinnen oder wollt ihr verlieren? Ihr geht hier aufs Spielfeld nach den Regeln der Gegner. Ihr könnt es nicht gewinnen. Ihr werdet sehr viel Zeit, Nerven und Herzblut reinstecken, aber ihr könnt es nicht gewinnen. Das war meine Reaktion. Mehr nicht. Auch in der Quasselgruppe stellt Müller seine Strategie vor. Die Staatsmacht schert sich aus reiner Machtpolitik einen Dreck drum und missbraucht den VS als Kampfinstrument gegen uns. Das ist in das Zentrum unserer Verteidigungsstrategie zu stellen und keine selbstmörderische Distanzeritis. Distanzeritis? Das klingt ja fast wie eine Krankheit. Und was sagen seine Fraktionskollegen dazu? Das halte ich genau für die falsche Strategie. Sich jetzt hinzustellen und die Verfassungsschutzbehörden als ferngesteuert darzustellen und dabei komplett auszublenden, was wir für Geisteskranke in der Partei haben, ist gelinde gesagt naiv. In der Quasselgruppe erntet Müller jedenfalls keinen Applaus. Ja, und auch in den vertraulichen Protokollen von den Fraktionssitzungen, da können wir sehen, dass der Tagesordnungspunkt Aktivstrategie von Woche zu Woche verschoben wird. Müller schiebt Frust, wird immer mehr zum Einzelgänger und er entwickelt Feindschaften, die er konsequent austrägt. Ja, auch Roland Hartwig wird immer mehr zu einem erklärten Gegner, der das Moosvik-Gutachten zusammengefasst hat. Und es gibt da diese eine Situation, die veranschaulicht, wie zerrissen die Fraktion inzwischen ist. Als Hartwig nämlich Ende 2019 in den Bundesvorstand, also in die Parteispitze gewählt werden will und ein Bewerbungsvideo aufnimmt, da hackt HJM einen Plan aus. Lieber Roland Hartwig, hallo. Es ist gerade ziemlich spät und weißt du, was ich gerade mache? Ich habe gerade dein Video mir angeguckt, dein Bewerbungsvideo für den Bundesvorstand. Und ich muss sagen, das hat mich so tief berührt. Ich muss einfach was dazu sagen. Film ab. Liebe Zuschauer, ich heiße Roland Hartwig, bin 65 Jahre alt und parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion in Berlin. Ich heiße Hans-Jörg Müller, bin 51 Jahre alt. Und auch in der Bundestagsfraktion in Berlin. Der Film von Müller ist ziemlich schräg. Müller schneidet Grimassen, zieht Augenbrauen hoch, macht abfällige Bemerkungen. Er zeigt deutlich, dass er Hartwig für eine Art Witzfigur hält. Er hat das Video von einem Profi produzieren lassen mit Drehbuch und Schnitt und lädt es anschließend auf YouTube hoch. Tolle Lebensleistung. Roland, Hut ab. Dass ein AfD-Abgeordneter einen anderen öffentlich derart durch den Kakao zieht, das bringt Müller am Vortag des Parteitags, wie geplant, viel Aufmerksamkeit. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Einen Vorgeschmack. Mit welchen Bandagen am Wochenende womöglich gekämpft wird, gibt ein Video des Bundestagsabgeordneten Hans-Jörg Müller. Ich kandidiere Ende November auf unserem Parteitag in Braunschweig für ein Amt im Bundesvorstand. War das jetzt eine Drohung? Auch wenn die Medien den AfD-Beef im Vorfeld des Parteitags begeistert aufgreifen, Beatrix von Storch ist sauer. Herzlichen Glückwunsch an Herrn Müller. Er hat es in die Tagesthemen damit gebracht. Starker Beitrag, danke. Jeder tut, was er kann. Frau Storch, danke ich auch. Genießen Sie Ihren letzten Tag als stellvertretende Bundesvorsitzende. Smiley. Ja, und Tino Chrupalla schreibt: Hans-Jörg, es wird nicht besser. Dein Video war unsäglich. Da ist er noch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Erst kurz darauf wird er Parteichef. In der Quasselgruppe erhebt er nur dann das Wort, wenn es wirklich wichtig ist. Aber Müller lässt sich auch von ihm nicht stoppen. Dr. Hartwigs Manipulationen bzw. Säuberungen sind dann wohl säglich? Ist das dein Ernst, Tino? Grübel-Smiley. Der Streit zwischen den Lagern wird in dieser Frage immer schärfer. Und den Parteigranden wie Tino Chrupalla und Beatrix von Storch ist der Ärger über Querschläge immer deutlicher anzumerken. Ja, es gelingt ihnen nur noch mit Mühe, den Laden zusammenzuhalten. Und dann kommt Uwe Witt mit einem neuen Vorschlag. Witt beschwert sich nicht nur ständig, dass seine Anträge im Bundestag nicht beachtet werden, sondern er findet auch HJM viel zu radikal. Also klügelt er jetzt einen neuen Vorschlag aus, wie radikal sich die AfD denn geben soll. Es ist sowas wie eine PR-Strategie. Witt will der AfD nach außen einen besseren Anstrich verpassen. Und das soll so funktionieren. Unsere Kernaussagen müssen natürlich bleiben. Wir müssen sie nur in buntes Bonbonpapier einpacken, so wie es andere auch tun. Witt will also den harten Kern der AfD gar nicht aufweichen. Er will alles, was radikal ist, nur nicht gleich sichtbar machen, sondern eben hübsch verpacken, in buntes Papier einschlagen. als sie ihn später schriftlich fragen, ob es ihm weniger um Mäßigungen, eher um eine bessere Verkaufsstrategie ging, da schreibt er: Manchmal würde eine eigentlich positive Nachricht falsch verpackt und damit die Kernaussage negativer dargestellt als nötig. Uwe Witts Vorschlag mit dem Bonbonpapier findet jedenfalls wenig Anklang in der Quasselgruppe. Damit ist es für viele seiner Kollegen also nicht getan. Und auch Witt wirkt jetzt resigniert. Wir haben in nichts Strategie. Noch nicht mal die Selbstzerstörung läuft koordiniert. In einem ist man sich in der kriselnden Bundestagsfraktion allerdings ziemlich einig. Man braucht gleichgesinnte Medien, um seine Botschaften zu verteilen. Herr Hans-Jürg Müller, warum sind Sie heute zum ersten Kongress der freien Medien gekommen? Im Mai 2019 findet in Berlin ein Kongress mit YouTubern und Bloggern aus der rechten Szene statt. In einem YouTube-Video sieht man HJM im Interview. Weil es ja wichtig ist, dass das vernetzt wird. Wir haben ja die Situation, dass die Staatsmedien mitnichten das tun, was sie sollen, nämlich objektiv zu berichten. Ich finde das immer lustig, wenn sich immer über die russischen Staatsmedien, über die Staatsmedien von Assad aufgeregt wird. Warum sagt denn keiner mal hier die Staatsmedien Tagesschau und die Staatsmedien heute waschen hier dem Volk das Hirn mit einseitigen manipulativen Berichten? Ja, das hören wir jetzt hier nicht zum ersten Mal. Diese offene Verachtung für unabhängig berichtende Medien, die eben keine Staatsmedien sind und ganz besonders für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, die zieht sich wie ein roter Faden, nicht nur durch diese skurrile Veranstaltung, sondern eben durch die gesamte AfD. Nach all den Jahren der AfD-Berichterstattung halten wir das aus. Wir bleiben professionell, so wie alle unsere Kolleginnen und Kollegen eben auch. In der Quasselgruppe haben wir übrigens auch viele Chats gefunden, in denen es um Journalistinnen und Journalisten von großen Zeitungen, Agenturen oder Fernsehsendern geht, die auch über die AfD berichten. Chats, die die Kollegen besser nicht hören sollten oder vielleicht gerade doch. Sebastian hat mal eine Besuchsrunde gestartet. Also die hintereinander vorlesen oder wie? Nee, immer einen vorlesen, ja, und dann darauf reagieren. Bei der ekelhaften Zeit ist Paul Middelhoff einer der grün-linken Jungspunde, die uns immer wieder provozieren wollen. Grün-linke Jungspunde. Man kann damit leben, aber dass da so über einen gesprochen wird, das ist schon echt einfach unangenehm. Decker ist einer der übelsten Ideologen unter den Haltungsjournalisten in Deutschland. Oh, jetzt kommt einer mit Smileys. Eine Giftspritze. Ich bin gespannt, wann auch der Bildungsbürger sich das sonnabendliche Frühstück nicht mehr durch die gewohnte Lektüre der Welt verderben lässt. Offensichtlich hat die Welt da was gehabt, was diese Herrschaften nicht für ein Croissant zum Frühstück gehalten haben. Lassen wir uns mal von der perfiden, provozierenden Feindpresse nicht aufregen. Zeit mit die Schlimmsten. Also Feindpresse, wieder so ein Wort, wo es einen auch als Berichterstatter natürlich gruselt. Frechheit, Lügenpresse. Das war's. Also um die etablierten Medien macht die AfD also lieber einen Bogen, denn die schreiben nicht immer so, wie die AfD es will. Aber können sie denn wirklich darauf verzichten? Christian, was schicken sie sich denn im Alltag so in der Chatgruppe für Links hin und her? Naja, also das ist durchmischt, was sie da so lesen und teilen. Aber es geht schon in eine Richtung. Klar, ganz vorne in den Top 3 YouTube und Facebook, oft halt auch Links zu ihren eigenen Inhalten oder Videos. Ja, ist ja eine Social-Media-Partei, ne? Genau, und aus der Welt kommen dann locker 1000 Links vor. Ja, aber verzichten sie denn dann auch auf die etablierten Medien? Nee, gar nicht. Also die Welt und die Bild, die sind ganz vorne dabei unter den Top-Links, die sie da teilen. Also schon, wie zu erwarten, eher Medium aus dem konservativen Spektrum. Naja, und auch mal die Süddeutsche oder Tagesschau, da informieren sie sich auch. Aber was schon noch auffällt, so eine Seite wie PI News, eine rechtsextreme Webseite, die schicken sie sich dann doch häufiger als zum Beispiel die Süddeutsche. Und auch andere rechte Medien sind in den Top 20 ihrer geteilten Links, auch Epoch Times zum Beispiel. Die im Übrigen 2019, also wo wir jetzt in der Folge zeitlich sind, besonders häufig geteilt wird. Man sieht auf jeden Fall, die rechten und rechtsradikalen Medien, die sind schon durchwegs präsent. Auch, weil sie ja selber oft dafür als Autorinnen und Autoren schreiben. Ja, da sind sie ja dann auch in manchen Chats so richtig stolz drauf, ne? Genau, und später wird es dann noch wichtiger, Stichwort Corona. Aber da sind wir ja gerade noch nicht. Nee, stimmt. Wir sind ja jetzt gerade eher bei ihrer Selbstsuche. Wie radikal will, darf, soll die AfD denn nun sein? Nach innen und nach außen? Es ist Frühsommer 2019 und so langsam geht das zweite Jahr der Legislatur in die Endphase. Und noch immer fehlen der AfD wesentliche Antworten auf diese zentralen Fragen. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Und dann fällt ein Schuss, der alles ändert. Am 4. Juni 2019. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke war vor 2 Wochen erschossen und seine Leiche auf der Terrasse seines Hauses gefunden worden. Schnell wurde spekuliert, es könnte die Tat von Rechten gewesen sein, da sich Lübcke vor 4 Jahren für die Unterbringung von Flüchtlingen in Nordhessen stark gemacht hatte und Protest erntete. Sogar noch nach seinem Tod war er in Hasskommentaren im Internet verhöhnt worden. Nun ist heute ein Mann festgenommen worden, von dem die Ermittler glauben, er könne der Täter gewesen sein. Dieser Mann ist Stefan E., damals 45 Jahre alt. Er hat sich vor der Tat lange in rechtsextremen Kreisen aufgehalten. Vor der Tat war er auch zu AfD-Treffen gekommen, hat Wahlplakate für sie aufgehängt. Das Land ist schockiert. Und es geht weiter. Nur 4 Monate später, am 9. Oktober 2019 in Halle an der Saale. Der jüdische Tag der Versöhnung, Yom Kippur, sollte hinter diesen Mauern gefeiert werden. Doch um die Mittagszeit kam der Terror. Als die Polizei das Gelände sichert, sind noch mehr als 50 Menschen in der Synagoge. Sie sind soeben nur knapp einem Massaker entkommen. Nur eine massive Holztür verhindert, dass der Täter im Inneren der Synagoge Menschen töten kann. Draußen erschießt der rechtsextreme Attentäter 2 Menschen. 2 weitere werden schwer verletzt. Dieses Stück Scheiße hat eine Kamera auf den Helm montiert und sich aufgenommen. Der hat eiskalt eine Passantin einfach so erschossen. Es gibt so abartig kranke Leute, dass einem das Blut in den Adern gefriert. Die Tat muss von der AfD aufs Schärfste verurteilt werden. Das ist die spontane Reaktion, die wir in der Chatgruppe finden. Auch die Bundestagsabgeordneten der AfD sind also schockiert. Wieder 4 Monate später, am 19. Februar 2020, erschießt in Hanau ein Rechtsextremer 10 Menschen. Fast alle mit Migrationshintergrund. Auch hier rassistisches, krudes Gedankengut. Die Tat ist kaum vorbei, kein Täter identifiziert, als Uwe Witt morgens in die Gruppe postet. War das ein seit Generationen hier Lebender, wird man wieder uns die Teilschuld anlasten. Kurz darauf passiert es auch schon. Michael Roth, SPD-Staatsminister, damals Regierungsmitglied, twittert. Die AfD sei für ihn der politische Arm des Rechtsterrorismus. Unglaublich, dieses rote Gesocks. Ekelhafter Wicht. Die Stimmung ist gereizt. Pogromstimmung gegen uns. Und die AfD schaltet in den Opfermodus, statt sich zu fragen, ob sie mit ihren Hetzreden vielleicht tatsächlich Täter ermutigt. Uwe Witt mahnt zwar auch zur Selbstkritik, denn schließlich habe ja die AfD angefangen, die Merkel-Regierung für Messermorde verantwortlich zu machen. Ergo sollten wir uns überlegen, wie wir künftig auftreten. Nein, damit meine ich keinen Maulkorb. Wir brauchen eine neue allgemeinverbindliche PR-Strategie, die auch in unseren Reden in den Parlamenten zum Ausdruck kommt. Denn das ist jetzt Prio 1, dass unser Schiff bei diesem Sturm, der schnell ein Tornado werden kann, nicht leckschlägt. Aber trotzdem dürfen wir nicht vom Kurs abkommen. Na, das hier, das ist jetzt in drastischeren Worten wieder Witz Bonbon-Papier-Idee. Im Bundestag gerät die AfD jetzt massiv unter Druck. Auch weil Rechtsaußen Stefan Brandner, AfD-Abgeordneter aus Thüringen, einen antisemitischen Tweet zu Halle weiterverbreitet. In dem stellt ein User die Frage, warum die Politiker denn mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rumlungern. Die Opfer wären ja Bio-Deutsche. Wir haben heute Morgen mit den Stimmen von allen Fraktionen außer der AfD den Vorsitzenden des Rechtsausschusses Stefan Brandner abberufen von seinem Amt. Wir haben das deswegen gemacht, weil der Rechtsausschuss eine besondere Funktion hat in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Er wacht über Demokratie, er wacht über Rechtsstaatlichkeit und er wacht auch über die Werte unseres Grundgesetzes. Und gegen die, so erklärt der CDU-Politiker Jan-Marco Lutschak in einer Pressekonferenz, habe Brandner verstoßen. Morgen. Alle noch da? Ja, meine Damen und Herren, ich habe mich alleine nicht vor die Kameras getraut. Ich habe ja gerade meinen Vorrednern gelauscht und wenn man den Glauben schenken sollte oder darf, dann steht ja vor Ihnen hier der schlimmste Rechtsausschussvorsitzende, der schlimmste Ausschussvorsitzende des Deutschen Bundestages überhaupt seit 70 Jahren. Ich rege da mal an, dass Sie mal vielleicht ein bisschen Faktencheck betreiben und ich glaube, Sie werden zu der Auffassung kommen, dass dem mitnichten so ist. Der Faktencheck hat zumindest eins ergeben. In den 70 Jahren, die der Bundestag existiert, ist noch nie ein Ausschussvorsitzender abgewählt worden. Brandner ist der Erste. Am Ende des Jahres 2019 jedenfalls, da liegen die Nerven in der AfD-Fraktion blank. Für sie war es ein richtig schwieriges Jahr. Sie werden mit Argusaugen beobachtet, auch vom Verfassungsschutz. Joanna Kota, die bei ihrem Kampf um Inhalte und Konstruktivität immer wieder mit dem Flügel aneinander geraten ist, die schreibt kurz vor Weihnachten ernüchtert: Ach, Politik ist ein schmutziges Geschäft und in unseren Reihen anscheinend noch viel schmutziger. Ja, und eine andere AfD-Abgeordnete, die fragt irgendwann total frustriert: Und der Chaosladen will Deutschland retten? Chaosladen, Chaostruppe, das lesen wir jetzt öfter. Das Mursby-Gutachten mit den Sprechempfehlungen, das Ende 2018 noch alle auf die Palme gebracht hat, das scheint jetzt überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Die ganze AfD ist jetzt ein Prüffall auf Rechtsextremismus, auch die Bundestagsfraktion. Und im Innern, da stehen sich die zwei Lager unversöhnlich gegenüber. Welches sich durchsetzt, ist noch nicht entschieden, genauso wenig wie die Klage der AfD gegen die Einstufung als Prüffall. Doch es zieht bereits eine neue Krise auf, diesmal von ganz unerwarteter Seite. Ein Virus breitet sich weltweit aus und auf der Straße mobilisiert sich Widerstand. Leute, echt, wir sollten ein Ziel haben. Die Fraktion war mal der Leuchtturm der Partei. Ist er immer noch? Nur das Licht ist aus. Also, schalten wir es wieder an. Das ist Die Jagd. Ein Podcast von Christian Basel, Sebastian Pittelkow und von mir, Katja Riedel. Folge 3. Hetzen verboten. Es sprachen Andreas Leopold Schad, Boris Jacobi, Sigrid Burgholder, Marc-Oliver Bögel, Volker Lippmann, Thorsten-Peter Schnick, Ralf Drechsler, Kerstin Thielemann und Axel Gottschick. Schnitt Sitara Schmitz. Assistenz Felix Eichert. Technik Olaf Dettinger und Henning Schmitz. Komposition Isola Music. Dramaturgie und Storyline Sven Preger. Redaktion Leslie Rosin und Petra Nagel. Die Jagd ist eine Produktion von WDR Investigativ und NDR Recherche 2022. Ich würde gerne einen Wettbewerb ausrufen. Wer kann Heiko Scholz am längsten zuhören, ohne einzuschlafen? Haben selten jemanden mit so einem Monoton zuhören müssen. Schlafen mit offenen Augen. Ach, richtig, der heißt Olaf. Ich sag immer Heiko. Den Mann hat man schnell vergessen.